Nicht nur im kleinen Berlin, auch im großen Russland wurde heute gewählt, ein neues Parlament. Wie erwartet ist die neue Regierung die alte. Die Kreml-Partei Einiges Russland erreichte laut letzter Prognose 46%. Wladimir Putin und seine Mannschaft fühlen sich bestätigt. Allerdings hatten sie die Möglichkeiten für Regierungskritiker auch extrem eingeschränkt. Unsere Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüt hat sowohl den heutigen Wahlabend verfolgt, als auch recherchiert, wie die oppositionellen Künstler und Intellektuellen, die vor 5 Jahren laut und deutlich für Veränderungen gekämpft haben, zu dieser Wahl stehen. Frau Dornblüt, guten Abend in Moskau. Hallo. Vor 5 Jahren war das Klima noch ganz anders. Damals gingen viele Vertreter der Kulturelite auf die Straße. Wie haben sich die Künstler, Schriftsteller, Intellektuellen diesmal zur Wahl verhalten? Die haben eifrig diskutiert vor der Wahl, wie sie sich verhalten sollen. Es war nämlich ein großes Thema, boykottieren wir das System und die Wahl? Oder ist es nicht doch unsere Pflicht und sinnvoll, sich zu äußern? Und da hat sich auch Boris Akunin, der Schriftsteller, eingemischt und zu Wort gemeldet. Der lebt ja mittlerweile im Ausland. Er schrieb bei Facebook, dass er wählen gehen werde. Und er hat auch erklärt, warum. Uns werden die Ohren verstopft mit den 86 oder wie viel noch gleich Prozent Zustimmung zum Diktator. Die Wahlen sind ein hervorragendes Mittel, um zu überprüfen, ob dieser Wert stimmt. Einiges Russland ist die Partei Putins. Alle, die für eine andere Partei stimmen, zeigen, dass sie Veränderungen wollen. Ja, für Akunin ist die Wahl also so eine Art Misstrauensvotum gewesen. Und er hat auch geschrieben, ihm sei klar, dass seine Stimme jetzt keine Auswirkung haben werde auf das Wahlergebnis. Und das hat sich ja auch bestätigt. Die Regierungspartei Einiges Russland kommt mit den Direktmandaten zusammengenommen, eventuell sogar auf eine Zweidrittelmehrheit und hat damit eine verfassungsgebende Mehrheit. Aber anscheinend haben eben doch auch viele Menschen die Wahl tatsächlich boykottiert. Die Wahlbeteiligung war diesmal sehr gering, in Moskau nur bei 29%. Anscheinend protestieren eben Menschen, indem sie der Wahl fernbleiben. Ist das Resignation? Ja, sicherlich auch. Also es ist ja auch so, dass viele Intellektuelle das Land verlassen haben, nicht nur Akunin. Und es ist einfach so, dass dieser Absturz besonders heftig war in so kurzer Zeit. Es war ja damals, 2011, 2012, wirklich eine Euphorie, eine mitreißende Atmosphäre. Und die Kulturschaffenden, mit denen ich jetzt nochmal gesprochen habe, die haben auch gesagt, das war damals so mitreißend, man musste da einfach mitmachen. Ludmila Ulitskaya, die bekannte Autorin, die war damals ja auch aktiv. Sie ist eine, die auch immer noch Kritik äußert am Regime. Und sie hat die Stimmung beschrieben, die jetzt vorherrscht. Und sie hat Folgendes gesagt. Angst und Unsicherheit sind verbreitet. Die Stimmung in der Gesellschaft ist depressiv und apathisch. Ja, und deswegen sind eben auch keine Aktionen zu erwarten nach der Wahl jetzt, obwohl es wieder Meldungen gab, auch über Manipulationen. Wo landen die Stimmen der Menschen, die zur Wahl gehen, aber nicht Putin gewählt haben? Ja, also es gibt eben diese systemkonformen Oppositionsparteien, die auch bisher schon in der Duma saßen und auch wieder einziehen, aller Voraussicht nach. Und es gab aber jetzt auch ein paar demokratische, ich würde mal sagen, echte oppositionelle Kandidaten, die sind zum Teil hervorgegangen aus der Protestbewegung damals. Und das ist auch was viele Intellektuelle sagen, was ein Ergebnis war dieser Proteste damals 2011, 2012. Es wird ja oft gesagt, mit Blick auf die jetzigen Verhältnisse in Russland, das hat alles damals nichts gebracht. Der Protest, der war völlig vergebens. Und Akunin und aber auch Ulitskaya und auch andere sagen, nee, das ist so nicht. Es hat eben damals ja, als schon absehbar war, dass die Proteste zu nichts führen werden, da hat es Überlegungen gegeben, wie machen wir weiter. Und ein Teil eben hat sich entschlossen, diese Ochsentour durch das System zu gehen. Die haben jetzt kandidiert. Wahrscheinlich sind die allermeisten nicht in die Duma gekommen, aber sie haben geübt, wie sie sagen, für die Zeit irgendwann in der Zukunft, wenn Putin dann doch mal abtritt. Die Kulturschaffenden sind wahrscheinlich ähnlich gespalten wie der Rest der russischen Gesellschaft. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und es gab ja auch wirklich krasse Beispiele. Ich habe mit Tatjana Lazarjewa gesprochen. Das ist eine Schauspielerin und sehr, sehr beliebte Fernsehmoderatorin gewesen, muss man sagen. Denn sie hat sich engagiert 2011, 2012 sogar in einer Liga der Wähler und in einem Koordinationsrat, der die verschiedenen Oppositionskräfte bündeln wollte. Und das hat sie mit einem, man kann sagen, einem Berufsverbot gebüßt. Sie ist, ihre Sendung ist gestrichen worden und sie hat seit 4 Jahren keine Angebote bekommen von großen russischen Sendern. Und das Ganze hat sich nochmal verschärft, dieser Spalt in der Kulturszene nach der Annexion der Krim. Da gab es ja, vielleicht erinnern Sie sich, diese Solidaritätsadressen und Unterschriftenlisten auch von Kulturschaffenden mit so richtig Ehrerbietungsadressen an Putin. Das PEN-Zentrum hat damals auch eine Gegenaktion gestartet. Und das hat dazu geführt, dass teilweise die Leute, Theaterschaffende, Filmleute, andere Kulturschaffende einfach nicht mehr miteinander geredet haben. Inzwischen hat sich diese Stimmung ein bisschen abgemildert. Ulitskaya sagt dazu, die Gesellschaft, die ist einfach so. Also sie hat Mitleid mit den Leuten, die solche Briefe unterzeichnen. Man müsse Verständnis haben, die Leute sind einfach abhängig. Sie ist Schriftstellerin, das ist ein einsamer Beruf und deswegen sagt sie dann auch solche Dinge und äußert sich kritisch. Russlands Intellektuelle und die Wahlen. Gesine Dornblüt war das live aus Moskau. Herzlichen Dank.